Heute mit dem ersten Teil der neuen Studioaufnahme sämtlicher Klavierstücke von Johannes Kreidler mit dem Pianisten Martin Tschiba. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Künzig. Der Komponist Johannes Kreidler hat einen Ruf. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter des sogenannten neuen Konzeptualismus. Manche halten ihn gar für den Hauptvertreter dieser Strömung. Doch nicht alles, was er als Werk gesetzt hat, entzieht sich von vornherein der komponierten Musik und wäre nur Konzept. Gerade die Klavierstücke sind im besten und traditionellsten Sinne komponierte Musik. Sie sind notiert und von einem Pianisten auch zu interpretieren. Die Klavierwerke zählen allerdings zu den frühen Stücken, sind zum Teil noch während des Studiums des 1980 geborenen Komponisten entstanden. 2006 hat er die Reihe der Klavierstücke zumindest vorläufig abgeschlossen, danach folgten noch 3 kurze Konzeptstücke für Klavier. Vieles in der Musik Kreidlers ist ohne die Auseinandersetzung mit anderer Musik kaum denkbar. Das gilt auch für seine Klavierstücke, in denen er sich laut eigener Mitteilung unter anderem mit Musik von Igor Strawinsky, Salvatore Sciarrino, Matthias Spalinger oder Morton Feldman auseinandersetzte. Der Interpretation dieses Gesamtwerks für Klavier hat sich nun der Pianist Martin Tschiba im Hans-Rosbaut-Studio des SWR gestellt. Nun kann von diesem Komponisten zunächst nicht eine Klaviermusik erwartet werden, die im luftleeren Raum oder einem musikalischen Elfenbeinturm stattfindet. Auch in diesen Kompositionen für Klavier geht er auf die Bedingungen unserer Mediengegenwart ein. Schon das Klavierstück 1 ist eine Komposition fürs Maschinenzeitalter, was nichts anderes heißt, als dass der Interpret sich wie eine Musikmaschine zu verhalten hat. Anders ist die vertrackte Rhythmik dieser oft bewusst eintönig gehaltenen Struktur kaum zu realisieren. Bis auf den Schluss gibt es nur eine einzige dynamische Grundhaltung, sempre forte. Das ist in seiner absichtsvollen Unflexibilität gleichzeitig von höchster Anspannung. Die wird nämlich vom Pianisten verlangt, der bei derartiger Konzentrationsleistung ins Schwitzen gerät, als müsste er eine transzendente Etüde Franz Liszts ausführen. Es spielt Martin Tschiba. Thank you. Das war das Klavierstück 1 von Johannes Kreidler, gespielt von Martin Tschiba in einem Hans-Rossbaut-Studio des SWR entstandenen Aufnahme. Das Klavierstück 2, 2004 im gleichen Jahr wie das Vorgängerstück geschrieben, steht dem ersten Reihenstück dialektisch gegenüber. Es überführt die dynamischen Ewigkeitswerke des ersten ins leise, aber nicht weniger insistierende. Auffällig ist hier das fast Stotternde und Stammelnde, das dann gelegentlich geradezu ins Tänzerische geht. Überhaupt ist die rhythmische Vertracktheit dieser sich auf engstem Tonraum entfaltenden Repetitionen und Triller ein Spitzentanz auf schwarzen und weißen Tasten. Im zweiten, im Tempo stark zurückgenommenen Teil wird Bewegung und Verdichtung unter die Lupe genommen. Im besten Sinne der Bedeutung wird dieses Klavierstück zu einer Übung, sowohl fürs Spielen als auch fürs Hören, um sich im minimalistischen Tonraum zu bewegen, wie der Komponist in einem Kommentar schreibt. Ist der Grundduktus des ersten Stückes laut und deutlich, könnte der des zweiten als leise und deutlich charakterisiert werden. Über die Dauer des gesamten Stückes von 11,5 Minuten findet eine Entwicklung statt von hauptsächlich rhythmisch geprägten Mustern hin zu melodisch bewegten Tonfolgen. Keines der beiden Stadien erscheint dabei in Reinform. Als vermittelndes Medium ist der Wechsel zwischen Mehrstimmigkeit und Einstimmigkeit wiederum eingearbeitet. Dieser scheint auf dem Klavier ambivalent. Durch seine homogene Klangfarbe und schnell verklingenden Töne kann Polyphonie leicht wieder zur Homophonie verschmelzen und Teile können, eine Frage des Tempos, verbunden oder isoliert werden. Formal stellt das Stück eine Überlagerung von offener und geschlossener Verlaufskonzeption dar. Der Prozess von rhythmischen zu melodischen Bewegungen ist nach vorne und hinten logisch nicht begrenzt. Das Tempo hingegen ist symmetrisch angelegt mit langen, allmählichen Beschleunigungen im vorderen und hinteren Teil, gruppiert um eine extreme Verlangsamung in der Mitte. Das Klavierstück 2 von Johannes Kreidler, gespielt von Martin Tschiba. Thank you. Martin Schieber spielte Klavierstück 2 von Johannes Kreidler. Was reizt einen Pianisten, der nicht ausschließlich einen Schwerpunkt auf die neue Musik legt, an dieser Art der Klaviermusik? Martin Schieber antwortet auf diese Frage in seinem Text zur Klaviermusik Kreidlers wie folgt. Es kommt auch durchaus eine herkömmliche Virtuosität zum Tragen. Schon in puncto Schnelligkeit, aber auch bei der Bewältigung von großen Sprüngen und, auf der anderen Seite, der exakten Umsetzung von auf engstem Tonraum komprimiertem Material, wo die Hände derart ineinander greifen, dass sie sich mitunter gegenseitig aus ihrer jeweiligen Position zu verdrängen scheinen. Kraft und Ausdauer sind ebenso nötig wie ein ausgeprägtes Gespür für klangliche Ausgewogenheit und Linienführung in filigraneren Strukturen. Bisweilen verlangen Kreidlers hochkomplexe Rhythmen im Vorfeld der Arbeit an den Tasten mathematische Berechnungen der Positionen bestimmter Töne im polyphonen Gefüge. Aufgrund der hohen Informationsdichte der Partituren der Klavierstücke verlangt das Einstudieren besondere Konzentration und Strukturiertheit. Die Musik ist nicht zuletzt geprägt vom Aufeinanderfolgen kleiner, aber entscheidender Veränderungen. Soweit Martin Schieber. Was nun das Hören auch dieser Art von Klaviermusik betrifft, es ist nie voraussetzungslos. Um genau diese Art der Losigkeit geht es nun auch bei Johannes Kreidler. In anderem Kontext, dem seines Konzeptstücks Fremdarbeit, spricht er von einem präparierten Hören in Bezug auf John Cages präpariertem Klavier. Letzteres vermeidet er aus gutem Grund. In einem Text zu John Cage aus dem Jahr 2012 schreibt er: Originale kann man kopieren, Originalität nicht. Wollte man Cage fortsetzen, hieße das, alles anders zu machen als er. Dann noch stiller, noch zufälliger, noch inklusivierender und noch länger zu lange kann man nicht komponieren. Oder man muss konsequent die neuesten Medien nutzen, so wie Namjoon Paik über den anderen Übervater sagte, das Einzige, was Duchamp nicht gemacht hat, waren Videos. Darum mache ich Videokunst. Jetzt wäre es also an der Zeit, das Klavier zu ersetzen. Es geht also nicht um die Kopie des Klavierklangs, sondern um dessen konsequente Ersetzung. Darin liegt die Dialektik der Klaviermusik Kreidlers. Sie weiß um die Bedingungen des Klavierhörens in dem von ihm benannten Sinne eines präparierten Hörens und gleichzeitig versucht sie doch auch im Sinne dieser Losigkeit zum Ersatz zu gelangen. Über John Cage bemerkte er an anderer Stelle: Bei Cage ist es immer noch so, dass er Kontroversen auslöst, weil er so empfindlich an der Substanz des Musikbegriffs gekratzt hat. Eine Idee wie die des Zufalls verlangt nach technischen Lösungen. Und es ist eine interessante Dialektik, dass er ein Pionier war, was den Einsatz von Schallplatten, von Radios und von Live-Elektronik betrifft. Und er war ein radikaler Antitraditionalist. Ich würde aber auch sagen, man kann nicht jemanden zum Vorbild nehmen, der selbst keine Vorbilder hatte. Vielleicht spricht Johannes Kreidler hier auch weniger über Cage als über sich selbst. Jedenfalls haben seine Klavierstücke nur auf der oberflächlichsten Ebene etwas mit der Tradition von Klaviermusik zu tun. Sie zielen eben mehr aufs präparierte Hören. Und in letzter Konsequenz ersetzen sie schließlich das Klavier, indem sie es technisch durch den Einbezug der Elektronik und des Samplers umbauen. Das gilt vor allem für das dritte Klavierstück. Und so können wir im Falle der Klaviermusik von Johannes Kreidler nicht nur vom präparierten Hören sprechen, sondern auch vom präparierten Pianisten. Und letztlich auch um dessen Ersetzung. Aber um dem möglichen Missverständnis vorzubeugen, nicht um dessen Abschaffung. Denn als Philosophie mit dem Klavierhammer ist diese Klaviermusik im eigentlichen Sinne eine neue Musik, weil sie eine andere ist, die auch darauf zielt, das präparierte Hören zu befreien. In Klavierstück 3 erklärt Kreidler dazu, verfolgt Elektronik die Bewegungen des Klaviers quasi wie ein Laserpointer. Was am Klavier immer diskrete, chromatische Schritte sind, wird in der Elektronik in Glissandi umgerechnet. Die meist aufwärts gehenden Verläufe sind vom ersten Teil von Matthias Spalingers Akt eine Treppe herabsteigend inspiriert. Eine bestimmte Tonhöhenrichtung als Träger expressiven Ausdrucks könnte man mit dem früheren Gebrauch von Zwölftonreihen vergleichen, nur hier ist das Medium wesentlich dynamisierter. Der schiefe Untergrund, den man besteigt oder hinunterschlittert. Es folgt das dritte der Klavierstücke mit Live-Elektronik von Johannes Kreidler aus dem Jahr 2004. Der Pianist ist Martin Tschiba. Klavierstück 3 für Klavier und Live-Elektronik von Johannes Kreidler. Sie hörten die Studioaufnahme mit dem Pianisten Martin Schieber aus dem Hans-Rosbaut-Studio des SWR. Auf das dritte Klavierstück folgt naturgemäß ein viertes, das wir aber hier nicht berücksichtigen, da es ausschließlich für ein Player-Piano komponiert wurde. Das fünfte der Klavierstücke hingegen erweitert die Konsequenzen des dritten durch den Einbezug von Sampler-Zuspielungen. Wie der Komponist selbst sagt, ist es eines der Stücke, das nun seiner Hauptmethode einer Musik mit Musik am nächsten kommt. Mit den Zuspielungen kann der Klavierklang nach innen, ins Mikrotonale und nach außen über den Ambitus der Tasten hinaus erweitert werden, wie der Komponist schreibt. Und weiter? Transponiert man Samples von Klaviertönen extrem tief nach unten, klingt nur noch ein Brummen. Transponiert man sie extrem nach oben, entsteht Rauschen. Die beiden Extreme ähneln in ihrer Geräuschhaftigkeit einander. Das Ganze lässt sich zu einer Schleife verbinden. Der audible Kreis geht weiter als Raumbewegung. Wird der Tonhöhenkreis der Samples an einen Lautsprecherkreis im Saal oder in der Einspielung an das Stereopanorama gekoppelt, befindet sich an jeder Position im Raum ein bestimmter Tonhöhenbereich. Der Bühne mit dem realen Klavier sind die Töne vom tiefen A bis zum fünfgestrichenen C zugeordnet. Links davon wird es dann immer noch tiefer, nach rechts immer höher. Hinter dem Publikum sind die geräuschhaften Ränder. Bleibt ein Zusammenklang stehen, bleiben seine Einzelteile an ihren Raumpunkten stehen. Der Klang installiert sich. Des Weiteren kann aus dem geräuschhaften Bereich der extremen Transpositionen alles Mögliche in die normale Lage rücktransponiert werden. Jedes Sample klingt extrem hoch und extrem tief, nur noch indifferent. Im weiteren Verlauf des Stücks erscheinen aus dem Grau von oben und unten Zitate aus Schönbergs und Boulez Klaviermusik, Aufnahmen aus dem Supermarkt, Fußballfans, das eigene Stück, meine Stimme, Unkenntliches. Und ist nicht ein Klaviersample auch schon ein Zitat? Das eigene Stück als vorproduzierte Aufnahme jedenfalls ist es. Und dieses kann auch wieder hoch und tief transponiert werden, mit den oder gegen die schon vorhandenen Transpositionen. Man kann auch durch das eigene Stück spulen, ganz an den Anfang zurück, wo hat das Stück denn seinen Anfang, und weiter vor, in seine Zukunft. Das Spulgeräusch ist selbst wieder musikalischer Klang. Der Pianist spielt ähnlich Klingendes und es folgt natürlich das Spulen des Spulens und so weiter, eine Rückkopplung. Dank der Inkonsequenz technischer Mängel drehen sich die Kreise zu Spiralen auf oder löschen sich aus und immer wieder gibt es Stellen, an denen sich Details vordrängen. Soweit der Komponist zu seinem Klavierstück 5. Es wird in unserer Studioaufnahme von Martin Schieber gespielt. fließt. Sie ohne Scholl. Thank you. Jetzt Musik ging zu Ende mit dem ersten Teil der Aufnahme der Klavierstücke von Johannes Kreidler aus dem Hans-Rosbaut-Studio des SWR. Zum Schluss spielte der Pianist Martin Schieber das Klavierstück 5. Den zweiten Teil unserer Studioproduktion mit dem abschließenden Klavierstück 6 und den Konzeptstücken zum Geburtstag, Neutralization Study und das Ungewöhnliche mit Martin Schieber können Sie am kommenden Mittwoch in SWR 2 Jetzt Musik hören. Am Mikrofon war Bernd Künzig.